concerned about the things you did. All up in the house, just moving your body. You just pumping your body. Moving across the dance floor. Yeah. Oh yes, und hier wird Sunshine Live, das Ganze immer donnerstags von 22 Uhr bis 2 Uhr in den ersten 2 Stunden mit dem Set von Felix Kröcher. Und momentan liegt für euch auf DJ Overdox. Ja genau, und das, was ihr gerade hört, jetzt Werbung in eigener Sache natürlich, nennt sich Adam & Glund, kam raus auf Überdruck und ist der Overdog-Mix. Jo, in diese Richtung. Wenn ihr den Rest von der Playlist wissen wollt, ganz einfach www.sunshine-live.de anschließen, Musik und dann auf Playlisten klicken. So einfach geht das. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das per Fax an den 01805-665534 oder per Mail an message@sunshine-live.de. Ich hab's gleich übernommen für dich. I love you. Alles so bin ich. Zum Anschlag. Felix, ich lieb dich. Ich lieb dich. Ehrlich, auch. Ich lieb dich, ohne Scheiß. Ach, du bist süß. Komm, wir gehen Liebe machen. Komm, gehen wir rüber. Gehen wir rüber. Stopp, ich krieg dich. Jetzt krieg dich. Jetzt geht ab. Sunshine Life Friends Factory. Are you ready? Ready? Ready? Yes, yes, yes. Ihr hört Sunshine Live von 22 Uhr bis 0 Uhr mit dem Set von Felix Kröcher. Und von 0 bis 2 Uhr mit dem Set von DJ Overdogs. Yes, hat mal wieder Spaß, oder? Ja, hatten wir. Ich hoffe, ihr hattet auch eine Menge Spaß da draußen.